Morning. Guten Morgen. Yes, we are back. I told you we'll see you tomorrow. Ja, wir sind zurück. Ich sagte, dass wir dich morgen wiedersehen werden. So, we gave you some practical keys. Wir gaben dir einige praktische Schlüssel. Number one, guard your heart from the lie that God is not good. Erstens, behüte dein Herz von der Lüge, dass Gott nicht gut ist. Number two, you have to always magnify him and his goodness and not your circumstances. Zweitens, du musst immer ihn und seine Güte verherrlichen, nicht deine Umstände. Number three, you have to look at his nature and character and then connect the promises to that. Drittens, du musst sein Wesen und seinen Charakter anschauen und dann die Verheißungen damit verbinden. Number four. Nummer vier. You have to reject the lies of religion and the devil. Du musst die Lügen der Religion und des Teufels zurückweisen. You see, the devil is a liar from the beginning. The Bible is very clear about this. Der Teufel ist seit Beginn ein Lügner. Die Bibel ist diesbezüglich sehr eindeutig. You know, the devil does not have any authority over anybody's life. Der Teufel hat keine Autorität über das Leben eines Menschen. Remember that. Erinnere dich daran. You can always be sure that the devil has no authority. Du kannst immer sicher sein, dass der Teufel keine Autorität hat. You know, once you understand that he's trying to look for opportunity but doesn't have authority, that will already change a lot. Wenn du das verstehst, dass er für Möglichkeiten Ausschau hält, jedoch keine Autorität hat, wird das viel verändern. Why? Warum? Because now you stop living in fear and living by faith. Weil du nun aufhörst, in Angst zu leben und glaubst. So why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because now you're gonna make sure you will not give him opportunity. Weil du dich jetzt vergewissern wirst, dass du ihm keine Gelegenheiten geben willst. How do you give him opportunity? Wie gibst du ihm Möglichkeiten? By understanding that he's a liar from the very beginning and he's trying to infiltrate your heart with lies. Indem du verstehst, dass er seit Beginn ein Lügner ist und er versucht, dein Herz mit Lügen zu infiltrieren. Think about this. Denk darüber nach. Because once you are opening your heart to his lies. Wenn du dein Herz für seine Lügen aufgemacht hast, he still doesn't have any authority, but you've given him the opportunity. Hat er immer noch keine Autorität, du hast ihm aber Gelegenheit gegeben. So how does he lie? Wie lügt er? He uses religion to create lies. Er benutzt die Religion, um Lügen zu kreieren. No, I believe that religion is an invention directly from the devil himself. Ich glaube, dass die Religion eine Erfindung vom Teufel höchstpersönlich ist. To me, religion is defined like this. Für mich wird Religion folgendermaßen definiert. If you relate outside of God of the finished work of the cross. Wenn du dich außerhalb von Gott auf das vollendete Werk des Kreuzes beziehst. Let me reword that. Lass mich das umformulieren. If you relate to God in any other way except to the finished work of the cross through Jesus Christ. Wenn du mit Gott eine Beziehung hast auf irgendeine andere Weise als durch das vollbrachte Werk am Kreuz Jesus Christus. That's religion. Das ist Religion. So, what happens? Was passiert? Every religion in the world, you've got to find a way to connect with God. In jeder Religion der Welt musst du den Weg finden, mit Gott in Beziehung zu treten. But in Christianity, God found a way to connect with you. Aber im Christentum fand Gott einen Weg, sich mit dir zu verbinden. So you've got to reject these lies of religion and the devil. So musst du die Lüge der Religion und die Lügen des Teufels zurückweisen. Religion will tell you, look, if you don't do this for God, then God won't do that for you. Religion sagt dir, wenn du nicht das für Gott tust, dann wird Gott nicht dies für dich tun. So we've been trained to bargain with God all the time. So versuchen wir die ganze Zeit mit Gott zu verhandeln. We give God prayer and God gives us the answer to prayer. Wir geben Gott ein Gebet und Gott gibt uns die Antwort auf das Gebet. We give God a holy life and God gives us his blessings. Wir geben Gott ein heiliges Leben und Gott gibt uns seine Segnungen. We give God a lot of our fasting and God gives us something back that we want. Wir geben Gott viel von unserem Fasten und Gott gibt uns etwas zurück, wenn wir wollen. All of that is religion. All das ist Religion. Through all of these in a very subtle way. Durch dies auf eine subtile Art und Weise. We actually make God bad. Haben wir Gott tatsächlich schlecht gemacht? Think about this. Denk darüber nach. We make a God with whom you always have to bring a sacrifice in order to earn something. Wir haben einen Gott gemacht, dem wir immer ein Opfer bringen müssen, um etwas zu verdienen. And what happens with this? Was passiert dabei? What happens is that we are never good enough. We never have good enough sacrifices. Was dabei geschieht, ist, dass wir nie gut genug sind. Dass wir nie genügend Opfer haben. Because with this lie of religion, the devil comes in and says, you need to pray more, you need to fast more, you need to believe more, you need to do more. Denn mit dieser Lüge der Religion kommt der Teufel und sagt, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst mehr glauben, du musst tun. Yes. Ja. That's what happens. Das ist der Fall. So once you reject the lies of the religion and the devil, In difficult circumstances, it will be easier for you to navigate through. Wenn du in schwierigen Umständen die Lügen des Teufels und der Religion zurückweist, wird es für dich einfacher sein, da durchzugehen. That's why. Deswegen. Close your heart to these lies. Verschließe dein Herz für diese Lügen. Don't allow them to enter you that God is not good. That's lie. Erlaube es nicht, dass sie in dich eindringen, dass Gott nicht gut ist. Das ist eine Lüge. So you have to not only navigate through these difficult times. Trusting God's nature. Du musst nicht nur durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen, indem du Gottes Wesen vertraust. You have to literally shut your heart and say, I don't accept this lie. Sondern du musst buchstäblich dein Herz verschließen und sagen, ich akzeptiere diese Lüge nicht. Study the new covenant, study the finished work of the cross. Studiere den neuen Bund, studiere das vollbrachte Werk am Kreuz. And the more you study, the more you will find out that what God did on the cross is so perfect and so good. Je mehr du studierst, desto mehr wirst du herausfinden, dass das, was Gott am Kreuz getan hat, so vollkommen und so gut ist. You know, the thief only comes to steal, to kill and to destroy. Weißt du, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. The thief is religion. Der Dieb ist die Religion. Close your heart. Verschließe dein Herz. And it will be not so hard for you to navigate through difficult times. Und dann wird es für dich nicht so schwer sein, durch harte Zeiten hindurchzukommen. I have such a deep hatred for religion. Ich habe für die Religion so einen tiefen Hass. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Number one, it has destroyed so many precious and wonderful people. Erstens, es hat so viele kostbare und wundervolle Menschen zerstört. And I love people. Und ich liebe die Menschen. Number two, it has so distorted the goodness of God. Nummer zwei, es hat die Güte Gottes dermaßen entstellt. And I think I love God. Und ich denke, dass ich Gott liebe. You know, this morning I said, Lord, I'm not really sure if I love you the way I'm supposed to love. Heute Morgen habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob ich dich wirklich liebe, so wie ich dich lieben sollte. So I have to focus all the time on how much you love me, so I can love you even better. So muss ich mich immer darauf fokussieren, wie sehr er mich liebt, damit ich ihn noch besser lieben kann. If you really love God, we will do everything day and night to just please him. Wenn du Gott wirklich liebst, wirst du Tag und Nacht alles daran setzen, ihm zu gefallen. So last night I said, Lord, I really desire to please you day and night, but I'm really not sure if I do fully yet. Letzte Nacht sagte ich, Gott, ich wünsche wirklich, dir Tag und Nacht zu gefallen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon vollständig tue. I'm gonna focus on how deeply you love me, so that this love can pour back to you. Ich konzentriere mich darauf, wie tief du mich liebst, damit diese Liebe zu dir zurückfließen kann. Don't accept religious lies. Akzeptiere keine religiösen Lügen. They come from the devil, who the father of all lies. Sie kommen vom Teufel, dem Vater aller Lügen. Renounce them and reject them and throw them out of your heart. Verzichte auf sie, weise sie zurück und wirf sie aus deinem Herzen. See you tomorrow. Sehe dich morgen.